In einer kritischen Wohngemeinde, wo Mama schon früh zu ihrem Sohn meinte, die Welt ist seit 2000 nicht mehr die gleiche. Alle stehen, aber niemand geht beichten. Frag mal, soll das ein Scherz sein? Wenn es scheiße läuft, gleitest du den falschen Weg ein. Ike und der Rausch kommt in das Game. Deine Mom will dich bald nie wiedersehen. Du bist gerade mal bei 15 Jahren, wobei nicht einmal bei dir die Probleme lagen. Keiner sucht dich aus, wie er aufwächst, doch entscheidet selbst, ob er nochmal aufsteht. Aber was in der Kackwelt niemand versteht, dass man bei nichts machen einfach drauf geht. Du musst dich nur trauen, kümmer dich bitte um deine Frau. Meine Erfahrung spiegelt sich im Text. Du erreichst nichts, wenn du dich nur versteckst. Gib nicht auf, Bruder, das Leben ist an deiner Seite. Nur die starken Menschen können so lange leiden. Kranke Welt, denn sie erzählen dir ernsthaft. Du kannst fliegen, doch verschweigen dir die Schwerkraft. Sie erzählen dir von Handrechen, geben dir die Faust, bringen dir bei zu klauen, doch kommt das raus. Sagen sie, du sollst aufhören, Scheiße zu bauen. Wo bleibt da die Logik? Kaputtes System. Jeder ist dagegen, der es nur annähernd versteht. Sie versuchen uns gegenseitig anzufeinden, doch die Technik dabei ist, flach zu bleiben. Fick die Welt nicht dafür, sie ist nicht schuld, denn wegen uns Menschen ist diese verschmutzt. It's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking.